Erster für den Musikmeister, nach der Melodie Lilien. Von David. Zweiter Gott, hilf mir. Das Wasser bedroht mein Leben. Dritter, ich versinke in tiefem Schlamm. Es gibt keinen festen Boden. Ich bin in tiefes Wasser geraten. Die Flut bedeckt mich ganz. Vierter, ich schrie, bis ich müde war. Mein Hals ist trocken. Meine Augen sind müde vom Warten auf meinen Gott. Fünfter, viele Leute hassen mich ohne Grund. Sie sind sehr viele. Sie sind meine Feinde ohne Grund. Ich muss Dinge zurückgeben, die ich nicht gestohlen habe. Sechster Gott, du kennst meine Fehler. Du weißt alles über meine Sünden. Siebter hier, Gott der Armeen, lass die Menschen nicht enttäuscht sein, die auf dich warten. Gott Israels, lass die Menschen nicht beschämt sein, die dich suchen. Achter, ich werde schlecht behandelt, weil ich zu dir gehöre. Mein Gesicht ist voller Scham. Neunter, ich bin fremd für meine Brüder. Die Söhne meiner Mutter kennen mich nicht mehr. Zehnter, ich bin sehr eifrig für dein Haus. Die Beleidigungen gegen dich treffen mich. Elfter, ich fastete und quälte mich. Das brachte mir Schande. Zwölfter, ich trug Kleidung aus Sacktuch. Dann machten sie sich über mich lustig. Dreizehnter, die Leute am Stadttor reden über mich. Die Trinker singen Lieder über mich. Vierzehnter, aber ich bete zu dir, Herr. Gott, höre mich zur richtigen Zeit. Rette mich mit deiner großen Güte und treuen Hilfe. Fünfzehnter, rette mich aus dem Schlamm, damit ich nicht versinke. Rette mich vor denen, die mich hassen. Rette mich aus dem tiefen Wasser. Sechzehnter, lass die Flut mich nicht bedecken. Lass das tiefe Wasser mich nicht verschlucken. Lass den Brunnen mich nicht gefangen halten. Siebzehnter Herr, höre mich, denn deine Güte ist groß. Wende dich mir zu mit deinem großen Erbarmen. Achtzehnten, verstecke dein Gesicht nicht vor deinem Diener. Ich habe Angst. Höre mich schnell. Neunzehnter, komm zu mir und rette mich. Befreie mich von meinen Feinden. Zwanzigster, du kennst meine Schande und die Beleidigungen. Du weißt, wer mich bedrängt. Einundzwanzigster, die Schande macht mich sehr traurig. Ich bin verzweifelt. Ich wartete auf Mitleid, aber niemand hatte Mitleid. Ich suchte Trost, aber ich fand keinen. 22. Sie gaben mir bittere Speise. Als ich Durst hatte, gaben sie mir Essig zu trinken. 23. Ihr Tisch soll eine Falle für sie werden. Er soll auch für die Sorglosen eine Falle sein. 24. Ihre Augen sollen dunkel werden, damit sie nichts sehen. Ihre Beine sollen immer zittern. 25. Schütte deinen Zorn über sie aus. Dein heißer Zorn soll sie treffen. 26. Ihr Lagerplatz soll leer werden. Niemand soll in ihren Zelten wohnen. 27. Sie verfolgen den, den du geschlagen hast. Sie reden über den Schmerz deiner Verletzten. 28. Füge ihren Sünden noch mehr Sünden hinzu. Lass sie nicht gerecht vor dir sein. 29. Ihr Name soll aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Sie sollen nicht mit den Guten aufgeschrieben werden. 30. Ich bin traurig und voller Schmerzen. Deine Hilfe, Gott, wird mich retten. 31. Ich will Gottes Namen mit Liedern loben. Ich will ihn mit Lobliedern ehren. 32. Das gefällt dem Herrn besser als ein Stier. Es ist besser als ein junger Stier mit Hörnern und Klauen. 33. Die Armen sehen es und freuen sich. Ihr, die Gott sucht, sollt euch freuen. 34. Der Herr hört den Armen zu. Er verachtet seine Gefangenen nicht. 35. Himmel und Erde sollen ihn loben. Das Meer und alles, was darin lebt, sollen ihn loben. 36. Gott wird Zion helfen. Er wird die Städte Judas wieder aufbauen. Die Menschen werden dort wohnen und das Land besitzen. 37. Die Kinder seiner Diener werden das Land erben. Die Menschen, die seinen Namen lieben, werden dort wohnen.